Erster Hiob antwortete. Er sagte, Zweiter, ich wünschte, man würde meinen Ärger und mein Leid wiegen. Dritter, mein Leid ist schwerer als der Sand am Meer. Darum spreche ich verwirrte Worte. Vierten, Gottes Pfeile stecken in mir. Mein Geist nimmt ihr Gift auf. Gottes Schrecken machen mich fertig. Fünfter, schreit ein Wildesel auf einer grünen Wiese? Brüllt ein Stier, wenn er Futter hat? Sechster, kann man geschmackloses Essen ohne Salz genießen? Schmeckt Eiweiß gut? Siebter, ich will es nicht anfassen. Mein Essen ist mir zuwider. Achter, ich wünschte, mein Wunsch würde wahr. Ich wünschte, Gott würde mir geben, was ich will. Neunter, ich wünschte, Gott würde mich zerbrechen. Er soll seine Hand lösen und mein Leben beenden. Zehnter, das wäre mein Trost. Ich würde im Schmerz springen. Ich habe die Worte des Heiligen nie geleugnet. Elfter, ich habe keine Kraft mehr, um zu warten. Was ist mein Ende, dass ich geduldig sein soll? Zwölfter, ist meine Kraft wie ein Felsen? Ist mein Körper aus Bronze? Dreizehnter, ich habe keine Hilfe. Mir wurde alle Unterstützung genommen. Vierzehnter, ein trauriger Mensch braucht das Mitleid seines Freundes. Das gilt auch, wenn er die Furcht vor Gott verliert. Fünfzehnter, meine Freunde sind untreu wie ein Bach. Sie sind wie Bäche, die überlaufen. Sechzehnter, sie sind trüb vom Eis. Der Schnee versteckt sich darin. Siebzehnter, wenn es heiß wird, verschwinden sie. Sie sind dann nicht mehr da. Achtzehnter, Karawanen verlassen ihren Weg. Sie gehen in die Wüste und sterben dort. Neunzehnter, Karawanen aus Thema suchten sie. Reisende aus Saba warteten auf sie. Zwanzigster, sie schämten sich für ihr Vertrauen. Sie kamen und waren enttäuscht. Einundzwanzigster, so seid ihr jetzt für mich. Ihr saht etwas Schreckliches und hattet Angst. Zweiundzwanzigster, habe ich gesagt, bringt mir etwas her. Habe ich gesagt, gebt mir etwas von eurem Besitz. 23. habe ich gesagt, rettet mich vor dem Unterdrücker. Habe ich gesagt, kauft mich frei von den Tyrannen. 24. lehrt mich, dann werde ich schweigen. Sagt mir, wo ich einen Fehler gemacht habe. 25. Worte der Wahrheit sind stark. Aber was beweist eure Kritik? 26. wollt ihr nur Worte tadeln? Die Worte eines verzweifelten Menschen sind wie Wind. 27. Ihr würdet sogar über meine Weise das Los werfen. Ihr würdet euren eigenen Freund verkaufen. 28. Schaut mich doch an. Ich werde euch nicht ins Gesicht lügen. 29. Kehrt um, tut kein Unrecht. Kehrt um, ich habe Recht in dieser Sache. 30. Ist Böses auf meiner Zunge? Kann mein Mund nicht erkennen, was Unglück ist?